es ist ja schön, schön, schön, mal so, so manchen. Los, wo früher, früher, wir sind so gewisse, das Präsidium. Das ist der Arbeit, so der neue Provo, wo der neue Polizeipräfekt, den wir im Tento haben entdeckt. Manches Unglück wird ein Glück, das hat man jetzt gesehen. Mit dem Zeppelin-Ballon war ein Malheur gesehen, doch jetzt sammelt alle Welt.